2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich mein Leben im Winter 2050 angenervt hat. Ich war gerade 20 geworden und lebte seit über 15 Jahren ununterbrochen in der Energiemix-Enklave Frankfurt-Oder. In einer EME, so nannte man damals die sich selbst versorgenden Energieinseln. Uhr. Sie hören die Nachrichten. Die Gespräche zum Waffenstillstand zwischen den USA und der Volksrepublik China verliefen ergebnislos. Nach unbestätigten Meldungen des koreanischen Nachrichtensenders Free Asia Television konnten die US-Amerikaner die Offensive der chinesischen Truppen stoppen und ihre Stellungen auf der arabischen Halbinsel behaupten. Oh Mann, das nervt. Können wir nicht mal was anderes bringen? Seit einem Jahr Krieg um Öl, mir reicht's echt. Russland. Der Bürgerkrieg, der zum Sturz der russischen Regierung geführt hat, hält unvermindert an. Die russischen Gasvorräte neigen sich dem Ende zu. Laut Augenzeugenberichten versinkt das Land in Anarchie und Chaos. Deutschland, so erklärte der Sprecher der Bundesregierung, werde auf absehbare Zeit von Öl- und Gasimporten abgeschnitten bleiben. Umso wichtiger sei es, dass der Aufbau der unabhängigen Energiemix-Enklaven noch entschlossener vorangetrieben werde. Der Energierat stellt hierzu heute früh einen ehrgeizigen Masterplan vor, der vorsieht... Nur hier Schluss jetzt mit diesen Scheiß-Horrormeldungen. Es war nicht nur das. Der ganze Alltag ging mir gegen den Strich. Meine Heimat, die Energiemix-Enklave, war eine abgeschlossene Insel. Ich hatte Frankfurt-Oder noch kein einziges Mal verlassen. Ich hatte noch nie Berge gesehen. Die Ostsee war für mich so exotisch wie der Mond. Berlin war nur ein Name. Ich fühlte mich eingesperrt, überwacht und reglementiert. Und nirgendwo war man sicher vor der Energiepolizei. So ein Mist. Ja, ich komme ja. Bitte, bitte, bitte, lass es nicht schon wieder die Energiebullen sein. Was fällt Ihnen ein? Sie können doch nicht mitten am Tag weiß duschen. Und das ohne Genehmigung. Anouk! Es war Anouk, meine beste Freundin und eine Energieschlampe wie ich. Wir waren genervt vom ewigen Energiesparen und konnten es einfach nicht lassen, uns die Haare zu föhnen und uns in regelmäßigen Abständen ein unverschämt heißes Bad zu gönnen. Sie hatte einen Schlüssel zu meiner Wohnung und liebte es, mich zu Tode zu erschrecken. Das ist echt nicht witzig, ja? Hi. Du weißt doch, dass wir mich auf den Kicker haben. Ich fürchte, ich kann es diesmal nicht bei einer Verwarnung belassen. Es sei denn, Sie haben etwas, um mich zu bestechen. Ich arbeitete seit gut 7 Monaten in einer Rapsölfabrik, die Biokraftstoffe herstellte. Ein harter Job. Aber nicht der schlechteste alles in allem. Wenn man es geschickt anstellte, konnte man immer mal wieder ein paar Liter Treibstoff abzweigen und sich ein paar Extras leisten. Wie wär's denn damit? Tee? Du hast echten indischen Tee? Oh Gott, wie bist du da rangekommen? Sag ich nicht. Oh, warte! Anouks Augen glänzten. Den Tee hatte ich am Tag davor erst organisiert. 100 Gramm für 2 Liter Biosprit, ein ziemlich gutes Geschäft. Sag mal, ist dein Wasserkocher kaputt? Mhm. Du weißt doch, ich kann mir meine Energieration einfach nicht vernünftig einteilen. Nimm dir einfach die Hälfte mit, okay? Du bist ein Schatz. Aber ich halte es in deiner eiskalten Wohnung trotzdem keine Sekunde länger mehr aus. Bloß komm, lass uns in eine Bar gehen. Ich habe noch Lebensmittelkarten übrig. Oh, wie cool. Komm. Das einzig Gute an dem extrem kalten Winter 2050 war der böige Wind, der übers Land strich und die Windräder in Schwung hielt. Oh Mann, die drehen hier durch vor lauter Kraft und mir zu Hause drehen sie den Strom ab. Hast du nicht aufgepasst in der Schule? Je mehr überschüssige Energie die Energiemix-Enklave ins Netz einspeist, desto mehr kann man für die Leute außerhalb der Enklave abzweigen, die über keine erneuerbaren Energien mehr verfügen. Danke. Ich hatte in Energie eine 2-, ich weiß Bescheid. Ja, aber nur theoretisch. Mann. Ist doch wahr. Ey, Kellner, 2 Punsch bitte, und zwar so heiß wie möglich. In der Bar war es mollig warm. Sie hatte nicht nur eine 24-Stunden-Energiekonzession, sie war auch total voll mit Leuten wie mir, denen zu Hause der Saft abgedreht wurde. Kaum, dass wir einen Platz gefunden hatten, redeten Anouk und ich über unser Lieblingsthema. Nein, nicht über Männer. Oh Mensch, sag mal, hast du gestern Abend den Bericht über Island gesehen? Nee, was gab's denn? Das war eine total abgefahrene Energiebenefizparty in Reykjavik. Es war mitten in der Nacht und trotzdem war die ganze Stadt hell erleuchtet. Das ist der Wahnsinn. Ich musste echt die halbe Nacht noch im Netz surfen, um die Bilder nochmal zu sehen. Du warst die ganze Nacht im Netz? Ja. Ey, die stecken dich echt nochmal in den Knast, wenn du so weitermachst. Ach komm, das merken die doch gar nicht. Island. Die Insel der Glückseligen. Das Energieparadies schlechthin. Island war 2050 das einzige Land auf der Welt, das vollkommen unabhängig war von den alten Energiequellen Öl, Gas und Kohle. Seit Jahren bewarben Anouk und ich uns schon um eine Green Card dorthin. Die Insel hatte die Zeichen der Zeit erkannt und rechtzeitig auf Erdwärme, Wasserkraft und Windkraftwerke gesetzt. Ey, das ist dein Handy, oder? Echt? Ja. Oh, scheiße. Das sind die Bullen. Oh nein, nicht die schon wieder. Los, nimm ab. Hallo? Frau Hauser? Ja? Sie sollen sich umgehend bei Ihrer Polizeidienststelle melden. Am besten noch heute. Aber wieso denn? Ich meine, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Frau Hauser, ich bin nicht befugt, Ihnen darüber telefonisch Auskunft zu geben. Bitte melden Sie sich persönlich, ja? Oh Mann, Anouk. Ey, scheiße, ich habe dir gesagt, dass du übertreibst. Echt. Hatte mich jemand beim Treibstoffschmuggeln beobachtet? Oder beim Brennholzklauen? Hatte mich jemand denunziert wegen meiner ausschweifenden Internetbesuche? Ich befürchtete das Schlimmste.